habe mir vorgenommen, Programme mit straighten, antifaschistischen Statements zu beenden. Weil die Zeit macht das notwendig und es ist in den Räumen, in denen wir viel uns aufhalten, auch am Ende alles gar nicht mehr so selbstverständlich. Also so eine ganz solide Basis von Scheiße nochmal, Antifa ist auf jeden Fall Pflicht und ist immer und gehört auf jeden Fall dazu, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das geht manchmal unter in Geschwurbel, in alternativen Lifestyles und irgendwie so ein Ding von sich eigentlich lieber besser fühlen wollen und bloß nicht mit den Leuten, die man irgendwie nur halb so cool findet, in das gleiche Wort gefasst zu werden. Deswegen ein straightes antifaschistisches Statement, das ich nicht geschrieben habe. Das ist ein Lied von Hirsch Glick. In jiddischer Sprache hat er geschrieben, also arbeitet darin quasi den Aufstand im Wilner Ghetto auf. Das folgende Lied ist nicht das Lied von einem freien Vogel. Das folgende Lied ist mit Blut geschrieben und nicht mit Blei. Es hat ein Volk zwischen fallenden Wänden dieses Lied gesungen mit Waffen in den Händen. So nicht, hey Malas, du gehst dem letzten Weg. Rotschimmelbleiene verstellen die bleie Take. Kommen wird noch unsere ausgewängte Schau. Es wird entbeugt an unser Trott, mir sinnen da. Kommen wird noch unsere ausgewängte Schau. Es wird entbeugt an unser Trott, mir sinnen da. Es wird die Morgensund vergilden uns dem Hain. Und in Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und wo gefallen ist, den Spritz von unser Blut. Sprutzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen ist, den Spritz von unser Blut. Sprutzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Das Lied gesch. Von grünen Palmenland bis weite Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Pain und unser Weh. Nicht Opfer sammeln wird der Sonne und der Kajor. Wie im Parol wird sein das Lied von Dor zu Dor. Nicht Opfer sammeln wird der Sonne und der Kajor. Wie im Parol wird sein das Lied von Dor zu Dor. Geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist kein Liedel von ein Feugeläufte frei. Es hat ein Volk zwischen fallende gewend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Es hat ein Volk zwischen fallende gewend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Du sag nicht keimer. Als du gehst dem letzten Weg. Rotschimmelbleiene verstellen die bleie Teig. Kommen wird noch unsere ausgewängte Show. Es wird entbeugt an unser Trott, wir sind da. Kommen wird noch unsere ausgewängte Show. Es wird entbeugt an unser Trott, wir sind da. Ja, hallo Alex. Heute haben wir dich gehört hier beim Galaabend in Cottbus. Wie bist du eigentlich zur Rotzfechten Asphaltkultur gestoßen? Ich bin beim Treffen in Braunschweig, das war das Rag-Revival-Treffen nach dieser längeren Pause, so ein bisschen von den Leuten, die die erste Rag gemacht haben, so eine Art Klassentreffen gewissermaßen. Dahin bin ich mitgenommen worden von Philipp und Jörg, von den Guten. So über ein paar Geschichten zu tun hatte. Und die haben mich damals mitgenommen zu diesem Treffen. Und am Rand von der Geschichte haben sich eigentlich ein paar Leute gefunden, sowohl von den Alten als auch von neuen Leuten, die in der Zwischenzeit angefangen haben, ähnliche Sachen zu machen, die Lust hatten, so ein Netzwerk wieder zu beleben und ja, also der Sache ein Leben zu geben und nicht nur so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Und genau, also insofern da wurde ich mit hingenommen und dann haben wir angefangen, das ein bisschen wieder so zu aktivieren. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass es diesmal in Cottbus stattfindet? Kannst du da was zu sagen? Also wir hatten mit Freiburg vor 2 Jahren und letztes Jahr Hannover 2 Spots gemacht, die in mancherlei Hinsicht auf jeden Fall ruhiger ausfallen. Und uns liegt es eigentlich am Herzen, in die Region hier zu gehen, wo einfach die ganzen, also vor allem Nazi-Problematik und auch so die Präsenz von rassistischer Hetze generell noch mal ein bisschen härter vielleicht ist. für viele Leute, also die Region halt nicht hinten runterfallen zu lassen, sondern die auch zu besuchen. Und insofern, ja, haben wir eigentlich im letzten Jahr entschieden, als es so das Angebot gab, wir könnten das hier machen, dass uns das wichtig ist, das hier zu machen und nicht nach an weiteren komfortablen Spots zu suchen, sondern auch mal was Kleineres, was ein bisschen, ja, gewissermaßen Provinzielleres und nicht mit so einer ganz so großen und, weiß nicht, sehr gut organisierten Szene wie jetzt die beiden Städte zu machen, um halt auch die Strukturen hier ein bisschen zu unterstützen eigentlich und hier auch ein anderes Bild in die Straße zu stellen, wo das noch ein bisschen mehr schockt, wenn da auf einmal ein Haufen bunte Leute stehen und so Sachen machen oder so. Ach ja, genau, das ist interessant, dass du das jetzt ansprichst. Das wäre meine nächste Frage gewesen. So, was ist heute Mittag so passiert in Cottbus? Ja, wir sind heute mit 15 Leuten aus der RAG auf der Straße gewesen und haben ein bisschen Straßenmusik gemacht. Wir hatten einen Flyer dafür vorbereitet, wo auf einer Seite so eine im Internet kursierende Chronik von rassistischer Gewalt und rassistischen Übergriffen aus Cottbus zu sehen war und auf der anderen Seite ein eigentlich kurzer Text, der also jetzt wahrscheinlich für so eine eh linksradikale Szene vielleicht nicht mega spannend gewesen wäre, sondern eigentlich mehr so den Ansatz hatte, sich an so vorbeilaufende oder vielleicht auch stehenbleibende Bögis zu richten und so ein bisschen so ein Feeling reinzubringen, ey, irgendwie Antifaschismus ist ein Thema von allen und wer guckt, macht sich irgendwie mitschuldig und die Sachen dürfen nicht einfach übersehen werden und sich abzuducken oder es zu ignorieren, machen das Thema nicht weg und so ein bisschen mit der Aufforderung, sich egal wo, also es stand gewissermaßen drauf, irgendwie in der Elterngruppe von der Kita oder im Fußballclub, wo es auch geht, sich halt organisieren und mal aufmachen und sowohl der Hetze als auch der Angst vor der Hetze keinen Raum zu geben. Genau, die wurden in dem Rahmen verteilt. Und gab ein paar Ansagen, auch die in die Richtung gegangen sind. Die Songauswahl war natürlich auch dann entsprechend ein bisschen darauf abgestimmt. Und genau, das hat auf jeden Fall einen kleinen Farbklecks gegeben und ein paar Leute erreicht. Kann man jetzt nicht davon sprechen, dass da jetzt Hunderte uns gehört hätten, aber ich glaube, für die Leute, da waren auch ein paar Leute, die spontan stehen geblieben sind länger und sich das reingezogen haben, die jetzt nicht irgendwie aus dem Umfeld oder aus der Szene kommen. Und ich denke mal, allein dafür hat sich das gelohnt. Und auch die Leute, die vorbeigehen, glaube ich, nehmen schon so einen Moment mit von, boah, was war denn das jetzt? Und gehen anders an den Flyer ran, als wenn jetzt Antifa-Gruppe XY da steht und welche verteilt so. Das ist halt irgendwie ein Opener, so mit Kleinkunst auf der Straße zu stehen. Das haben wir versucht zu nutzen. Ja, dann noch eine persönliche Frage an dich. Was hat dich zur Musik gebracht oder was hält dich am Musizieren und welche Dinge willst du in die Welt rausschreien? Also mit Musik erstmal generell bin ich groß geworden und habe ich viel gemacht. Und also wurde mir auch so ein bisschen familiär weitergegeben, dass irgendwie Musik cool ist mit dem Inhalt oder sowas. Und dann habe ich ziemlich jung natürlich so dubiose Kassetten von Jörg damals Quetschenpower weitergegeben bekommen und so, die mich mega beeinflusst haben. Habe über Umfelder die guten CDs stehen gehabt oder sowas und das hat mich auf jeden Fall musikalisch wie politisch geprägt und mir was mitgegeben. Und ohne dass ich jetzt so in meiner Selbstwahrnehmung sagen würde, ich wollte das nachahmen oder das auch machen, sind die Projekte musikalisch, die ich gemacht habe, die hängen geblieben sind und wo ich Bock hatte, später mehr zu machen, halt in eine einfach ähnliche Richtung oder ähnliche Strategie geschlagen. Und das war so der Weg dahin, klar, und also sehr, sagen wir, mit einer Politisierung oder auch einer irgendwie auf einer aktiven, also so mit Aktionen Sachen machen zu wollen, irgendwie im öffentlichen Raum. Das hat sich natürlich, sage ich mal, gegenseitig gepusht, ne? Also zu merken, was kann ich mit Musik oder mit Kleinkunst auf der Straße machen, wie kann ich Leute erreichen oder wie kann ich auch in der Szene damit agieren. Das hat das Musikmachen beflügelt und gleichzeitig sind natürlich die politischen Auseinandersetzungen, die wir geführt haben und führen, pushen natürlich auch, ich sag mal, eine künstlerische Auseinandersetzung damit, die dann wieder dazu beiträgt, dass man mehr hat, was man da auch einbringen möchte oder so. Und was einen jetzt so hält, hat sich in manchen Punkten manchmal ein bisschen verändert, denke ich. Gerade ist es viel, also manchmal so ein Gefühl von, es ist so ein bisschen auch der Mut der Verzweiflung, ne? Also manchmal ist es ja auch viel Zugucken, wie Dinge von Baum fahren oder sowas, was einen beschäftigt. Oder wie Sachen scheiße laufen, wo dann eher so eine Wut oder vielleicht eine Angst rumkommt, die künstlerisch umgesetzt wird. Aber es ist auch immer wieder der Versuch, gerade wenn ich auf der Bühne stehe, halt nicht das Publikum oder die Leute dann damit stehen zu lassen, mit meinem persönlichen Gefühl von, boah, ich habe auch einfach Schiss davon, in welche Richtung diese Gesellschaft steuert, sondern auch immer einen Moment stehen zu lassen von, boah, wir sind aber auch irgendwie viele und wir haben Kraft. Und wenn wir uns mal in die Augen sehen und uns darauf besinnen, was wir drauf haben und dass wir irgendwie Strukturen haben und dass wir ja füreinander da sein können, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir auch eigentlich ganz schön gute Chancen, hier was zu wuppen. So. Und das kommt auch immer wieder als Feedbacks, dass das auch funktioniert, immer mal wieder. Und das macht auf jeden Fall Mut auch und macht Bock weiterzumachen. Und gerade solche Treffen hier, wo ich mit anderen Leuten, denen es ähnlich geht, zu tun habe und das Musik machen mit den Leuten und das in Kontakt sein mit den Leuten, pushen auf jeden Fall auch das, dass das sich irgendwie als auch ein Vorankommen anfühlt und nicht am Ende als einen immer nur die eigenen Leute bespielen, sondern ja auch merken, dass das tatsächlich eine politische Auswirkung hat oder eine Relevanz vielleicht. Auch wenn es nicht immer leicht ist, die zu sehen, aber ich glaube schon, dass sie da ist. No states in my mind, and I go to where I want to. I have a friend, she lives behind Europe, New York, and Toronto. She also has no states in mind, but she can't go where she wants to. Because she's not born in the right place of the planet. I don't understand, don't know why I don't get it, but it belongs to. Ich bin halt kein Haustier, bin heblich, ich will Liebe machen. Ich schmunzle und kauf mir, das Schmunzeln wird zum Lachen. Ein Ticket in den Süden und dann lass ich's krachen. Ich werd gelassen in der Sonne brutzeln und am Feuer Lieder singen. Massen ab vor Bonn spotzen, wenn ich in die Wellen spring. Die Blastenstellen meines Körpers endlich wieder Farbe bringen. Statt Sachsen hassen, werd ich swingen. Will mit Händen reden müssen und ganz neue Klänge hören. Meins an ihr Gesissen küssen, denn ich schlafe im Tatensterben. Einfach um mich freundlich grüßen, neue Leute kennenlernen. Mit Hornhaut unter den Füßen, mich barfuß vom Alltag entfernen. States in my mind, and I go to where I want to. I have a friend, she lives behind Europe, New York, and Toronto. She also has no states in mind, but she can't go where she wants to. Because she's not born in the right place of the planet. I don't understand, don't know why I don't get it, but it belongs to. Ich bin ein Flüchtling vom Alltag. Fahr gern übers Mittelmeer, wenn ich's mal nicht so kalt mag. Hat mir immer Spaß gemacht, ernsthaft tolle Gastfreundschaft. Du teilst dort gern, was du hast und bist nicht mehr so fest danach. Wie kann das sein? Ich komm hier rein und werd mit offenen Armen von den Leuten empfangen, die am wenigsten haben. Lade ich die ein zu mir ein, nur um ihnen Danke zu sagen. Heißt es nein, dieses Risiko kann Deutschland nicht tragen. Denn nur wer einen hässlichen Pass hat, darf in diese westliche Knaststadt. Wir sollten mehr als hinterfragen, ob diese Gesetze klar gehen. Zäune untergraben und die Mauern abtragen. Auf dem Planeten nicht mehr bauen, alle hin, wo sie möchten. Konkret als das, es gibt nicht die Guten und die Schlechten. Gegenden zum Leben, denn wir teilen gerne Rechten. Freuen auch, wenn wir eventuell weiter weg sind. I have no states in my mind, and I go to where I want to. I have a friend, she lives behind Europe, New York and Toronto. She also has no states in mind, but she can't go where she wants to. Because she's not born in the right place of the planet I don't understand it belongs to. Order of food. Das war Zerreißprobe. Jetzt geht es weiter mit einem Interview und dann kommt ein Lied von Alex mit Conny, also Guerilla Krim. Kannst du zu Zukunft der Rack was sagen? Also zu Zukunft was zu sagen ist immer schwierig, aber ich meine, in den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder unterschiedliche Entwicklungen der Rack und welches ist eventuell der nächste Schritt, den die Rack macht? Also das wird jetzt auf jeden Fall, ich mache mir da viele Gedanken drüber, weil das ja auch ein Teil von der Motivation ist, mit der ich irgendwie als ein Teil der Rack mich da drin auch einbringe. Und das ist natürlich jetzt nur meine Perspektive oder mein Ausschnitt, ne? Da wird wahrscheinlich jede Person aus der RAK was anderes auch zu sagen. Mein Gefühl ist, dass die RAK sich viel mit wichtigen Prozessen beschäftigt hat, viel mit irgendwie Selbstkritik und wichtigen Themen wie also Gender-Fragestellungen, was einfach in der Kunst und auf Bühnen eine mega große Rolle spielt, weil also zum Beispiel die RAK, obwohl auf dem Plenum auf nicht-cis-männliche Personen ziemlich ähnliche Redeanteile oder gleiche Redeanteile, würde ich sagen, seit Jahren schon verteilt sind, hat das Jahre gebraucht, bis halt auch auf der Bühne nicht-cis-männliche Personen genauso oder manchmal sogar stärker vertreten sind. Was, glaube ich, viel einfach mit einer nochmal tiefer liegenden Sozialisierung und ja vielleicht auch einfach einem gesellschaftlichen Feedback zu tun hat und so einem Empowerment, was halt stattgefunden hat. Es hat auf jeden Fall sind viele gute Prozesse passiert. Das hat, glaube ich, aber auch natürlich, ist dann die Energie nicht immer auch für andere Sachen da. Und ich glaube, da sind auch Voraussetzungen entstanden, um in der Zukunft nochmal mehr nach außen zu gehen, mehr nach außen auch aktiv zu werden, ohne dabei natürlich weiterführende Prozesse zu vernachlässigen. Ne? Also wir haben auf jeden Fall in der RAK noch die Problematik, dass das halt eine ausgesprochen weiße Gruppe ist. Zum Beispiel, das sind auf jeden Fall Themen, die wir bearbeiten werden und müssen, wo ich aber die Hoffnung habe, dass wir es schaffen, die zu bearbeiten, während wir halt auch eine außenwirksame Praxis aufbauen, weil am Ende sind wir ein loses Netzwerk, wir sind keine Wohngruppe oder irgendwie in einer Stadt angesiedelte Gruppe. Wir treffen uns zweimal im Jahr und haben manchmal nicht die Geschwindigkeit drauf oder die Zeiträume, die vielleicht cool wären, um Sachen irgendwie geil abzuarbeiten. Und ich glaube, so eine Perspektive davon, dass wir all diese Musik oder das, was wir auf der Straße machen, einfach ein super gutes Mittel ist, um an Leute ranzukommen, die nicht negativ in linksradikalen Auseinandersetzungen drinstecken. Und so ein bisschen, wenn man so will, eine Sozialarbeitsperspektive auch zu haben auf das, was wir machen, dass wir uns nicht nur in Räumen bewegen, in denen wir uns immer wohlfühlen oder nicht nur mit Leuten, die unsere Meinungen teilen und die cool finden, sondern dass wir eine Arbeit machen, die irgendwo die Leute auch abholt oder die Leute vielleicht auch zusammenführt, um sich kennenzulernen und dadurch irgendwie Konflikte oder unterschiedliche Perspektiven zu sehen und auch austragen zu können gewissermaßen. Das sehe ich eine Rolle, die ich mega cool fände für die RAK, die mehr wahrzunehmen. Wie gesagt, was voraussetzt, dass wir dafür auch Freiräume und Energien uns schaffen. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft mehr auch von Aktionen, die eh stattfinden, von Bündnissen, die eh passieren, was weiß ich, ob es Camps sind und Proteststrukturen, einfach auch mal angeschrieben werden und eingeladen werden und dann einfach uns auch mehr einbringen in eine Bewegung, die eh passiert, statt immer an Orte zu gehen und versuchen, da was hochzuziehen oder wo dann Leute sich viel Mühe machen, gewissermaßen uns als Anlass zu nehmen, was hochzuziehen, sondern dass wir stattdessen halt auch zu Gast sein können auf Sachen und da gucken, wie wir Aktionen mit Musik nicht ausbremsen, sondern eher bereichern können. Da gibt es auch gute Erfahrungen zu, vereinzelt, aber ich glaube, das könnte mehr werden. Magst du vielleicht noch mal ein Wort zu deinen Projekten jetzt sagen? Also wenn es jetzt nicht zusammen mit der ganzen RAK ist, so wie heute am Galaabend? Also ich habe mein Solo-Projekt, was irgendwann entstanden ist, weil ich mit meiner damaligen Band nicht immer wir die Termine so gefunden haben, weil wir auch 7 Leute waren. Und das nicht immer leicht ist, dann alle zusammenzukriegen und weil ich auch manche Songs nicht unterbringen konnte. Ist mehr so nebenher entstanden und dann zwischenzeitlich auch ein ziemlich wichtiges Projekt geworden. Das tritt jetzt gerade wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund, weil mit der Zerreißprobe, was so das neueste Bandprojekt ist, an dem ich beteiligt bin, da ein ziemlich cooles Ding auf den Plan getreten ist, was mir viel Spaß macht und wo ich auch das Gefühl habe, dass wir es schaffen, ganz gut was hinzustellen, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Und dann habe ich so latent auch das Projekt Guerilla Grimm noch laufen mit dem Conny zusammen. Und eigentlich ist da auf jeden Fall auch mein Wunsch, mehr Zeit reinzustecken, sodass für mein kleines eigenes Ding, ich würde das nicht so mit Hochdruck bearbeiten werde. Ich muss auf jeden Fall mal wieder ein paar Aufnahmen machen, weil was ich da gerade den Leuten da immer gebe, ist ein bisschen alt zum Teil. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich, glaube ich, gerade mehr Power in so Band- und Zusammensein-Projekte stecken, weil das, glaube ich, auch einfach mehr geben kann und mehr entsteht, wenn Leute zusammenkommen, um was zu machen. Ein Lied, das liegt uns sehr am Herzen, das ist ein Lied über eine Partisanin, die mit viel Mut und Herz gegen die Faschisten gekämpft hat. Den spielen wir gerne, weil wir finden, dass man sich von so Entschlossenheit hin und wieder auch mal eine Scheibe abschneiden kann. Im Kreis ihrer Enkel, die alte Frau zeigt mit erhobener Hand auf die Wälder, die dunklen dort über der Trau. Jetzt zeige ich euch euer Land. Jetzt zeige ich euch euer Land. Dort oben hab ich geschuftet am Hang, als ich ein Kind noch war. Bei der Christmette mit Glockenklang hing Eis von Rock und Haar, hing Eis von Rock und Haar. Die Bergknappen kamen vom Lindenwirr und flüsterten leise mit List, dass sich in der Welt etwas ändern wird, dass nichts bleiben muss, wie es ist, dass nichts bleiben muss, wie es ist. Und drei. Es folgt Gewöll. Ja, wir sind Gewöll. Wir haben gestern einen Song über uns geschrieben. Ganz frisch, deswegen müssen wir den auch leider noch mit Textblatt präsentieren. Weil so ganz sicher sind wir da noch nicht drin. Wir probieren es einfach mal. Wir legen mal los. Schönen guten Abend, wir hoffen, ihr habt Zeit. Wir spielen uns erst warm, also macht euch bereit. Für Texte mit Tiefgang und mit Emotion. Wir können das beides, sagten wir das schon. Manchmal sind wir auch albern, bitte nehmt uns das nicht krumm. Aber mit der gesamten Scheiße gehen wir nun mal so um. Spielecht zwischen Katzenjammer und Hundegebell. Wir machen Punkrock und heißen Gewöll. Jetzt kennt ihr unseren Namen und ihr wisst, was wir machen. Doch über uns gibt's noch viel interessantere Sachen. Zum Beispiel haben wir viel gemeinsam und unterscheiden uns doch sehr. Beide Brandstifter, einer bei der Feuerwehr. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, müsst ihr uns später selber fragen. Denn es liegt uns nicht intim, es auf die Bühne zu tragen. Und zusätzlich, wie gerade, sind wir auch nur ausnahmsweise. Wir sind Gewöll, also Schnitzel und Schneise. Manche werden fragen, was das Ganze hier soll. Und auch wir selber nehmen uns richtig für voll. Musikalisch dilettantisch, dafür sehen wir gut aus. Aber seien wir mal ehrlich, wir machen das Beste draus. Immer weiter vorwärts, niemals einen Schritt zurück. Zwei super Nasen auf der Straße ins Glück. Und wir sind uns sicher, wir sind Punkrock SL. Wir starten, wir sind Gewöll. Nach all dem Gelaber kommt jetzt mein erstes Wort. Die Bühne ist an sich doch eher selten unser Ort. Meistens sind wir still und nett und wir schieben nicht so ein Hater-Ding. Wir sind auch keine Rockstars, wir machen nur das Catering. Wir füllen euch mit Essen von heißen Plattenteller. Und haben wir die Zeit, chillen wir am heißen Plattenteller. Bei uns gibt's lecker Essen und fade Sprüche. Wir sind die Rotzreche, Asphaltküche. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt ihr uns jetzt Applaus. Wir sind Gewöll. Danke und aus. Die beiden machen auch das Essen hier, was sehr gut schmeckt. Ja, wie lange macht ihr schon Musik und wann seid ihr bei der RAK mit eingetreten? Und was ist die RAK überhaupt in euren Augen? Ganz viele Fragen. Also, die RAK ist für mich zumindest ein Netzwerk von politischen StraßenmusikerInnen, StraßenkünstlerInnen, was es einfach schon Ewigkeiten gibt und was sich immer so fortsetzt. Das ist, genau. Und wir haben so zur RAK gekommen, sind wir beide jetzt so zusammen tatsächlich hauptsächlich übers Kochen. Also wir haben angefangen irgendwann für die RAK zu kochen, weil wir viel so in großen Küfers unterwegs sind und für so mobile Aktionen und Kongresse und so Sachen kochen und beide einen RAK-Bezug haben, ein paar Leute von der RAK einfach persönlich kennen, dass Freunde von uns sind und wir dann irgendwann vor mittlerweile, ich glaube 7 Jahren fast oder so, für die angefangen haben zu kochen, so ziemlich regelmäßig, genau. Und letztes Jahr haben wir dann angefangen, auch das erste Mal beim Galaabend aufzutreten und genau, wir haben zusammen in einer Punkband gespielt und sind also machen Also haben lange zusammen Musik gemacht, schon länger, jetzt auch schon seit auch 5 Jahre. Auch schon seit 5 Jahren. Und genau. Und aber dass wir jetzt so bei der RAK quasi mit auftreten, jetzt erst seit letztem Jahr. Mögt ihr vielleicht über die Inhalte von einem Lied von euch kurz sprechen, so ganz spontan? Was würde euch da einfallen, was euch wichtig ist, gerade zu transportieren? Also wir haben schon relativ viel Leder gegen Bullen. Und ich glaube, das ist, also für mich ist das auf jeden Fall schon auch immer wieder so ein Thema, so diese Repression und irgendwie mit Cops sich irgendwie auseinanderzusetzen. Und zum einen einfach, dass das einfach auch ganz schön lachhafte Figuren zum Teil sind, die einfach ganz schön viel Macht haben. Da drin ist dann dieses Step in Uniform, was wir gesungen haben, so ein bisschen als Thema. Und dann aber auch, dass es... das ist jetzt ein Telefon. dann ist es natürlich auch total dieses... dass es manchmal total gut ist, denen auch einfach mit Humor zu begegnen oder auch da einfach mal die Klappe irgendwie aufzureißen und sich nicht direkt drunter buttern zu lassen. Und das ist dann dieser Song Verbalradikalismus, den wir auch gerade gespielt haben. Und vielleicht noch so in Bezug auf das Essen, worauf legt ihr da Wert? Also wir achten darauf, dass wir fast ausschließlich Bioprodukte verkochen, gucken, dass wir immer so ein bisschen regional, saisonal, wenn das denn irgendwie möglich ist, zu kochen. Und wir versuchen, dass es lecker ist. Genau, und vegan und ja. Und für uns ist Essen, also so dieses Thema Nahrung. Das ist aber auch wichtig. Für uns ist so dieses Thema Nahrung auf jeden Fall schon jetzt auch nicht einfach nur ne, Essen, sondern das ist auf jeden Fall auch so eine politische Geschichte. Also so eben genau dieses Bio-Regional, sich über sowas Gedanken zu machen und genau. DIY auch ganz wichtig. Ja, und Kochen für Strukturen, weil wir jetzt nicht nur hier für die Rack kochen, sondern auch in einem größeren Kochkollektiv irgendwie mehr oder weniger organisiert sind. Wie heißt das? Le Sabo. Ah, Lissabon. Wo halt dann eben auch für Kongresse, Camps und so weiter gekocht wird. Jetzt kommt Groker. Hallo Groker, du warst ja auch auf dem RAK-Gala-Abend und hattest einen Auftritt alleine. Ja. Magst du ein bisschen was dazu sagen, wie du selber in die RAK reingekommen bist und was die RAK für dich bedeutet? Also ich mache schon seit ziemlich vielen Jahren Straßenmusik und habe über verschiedenste Wege immer wieder von der RAK gehört und habe mich schon selber sehr lange als RAK gesehen, auch wenn ich eigentlich keine Leute kannte dort. Und war dann vor einem Jahr zum ersten Mal beim Treffen und bin da ziemlich schnell reingekommen und mache jetzt halt auch einfach ziemlich viel. Und weil es auch viel Vernetzung ist einfach und sich gegenseitig treffen, Freundschaften und organisieren und eben eine Struktur haben. Genau. Wisst ihr schon irgendwie, wie es weitergeht, so nächstes Jahr und so? Was habt ihr jetzt geplant für die Zukunft? Also für die Zukunft planen wir natürlich weitere Treffen, die es immer gibt, immer zur Himmelsfahrt, Maria Himmelfahrt, das Wochenende haben wir ein RAK-Treffen. Im nächsten Jahr wird das möglicherweise auch als eine Art Tour passieren über verschiedene Projekte, wo wir dann verschiedene Galaabende haben. Das heißt, wo wir mit vielen verschiedenen Leuten immer wieder Solokünstler und Bands eben aus der rotzfrechen Asphaltkultur spielen und dann kommen da eben BesucherInnen und geben dann auch ein bisschen Geld und das nehmen wir dann entweder um unsere Treffen zu finanzieren oder eben auch in bestimmte Projekte oder Ähnliches zu stecken und ansonsten machen wir halt vor allem viel Straßenmusik zusammen und das ist ja schon auch immer ein Punkt, weil sonst wären wir kein Straßenmusikerkollektiv. Ihr werdet auch gerne eingeladen, um Konzerte zu geben. Wie kann man euch erreichen? Es gibt eine RAK-Mailing-List. RAK@riser.net. Die man anschreiben kann. Da wird dann, denke ich, auch drauf geantwortet und gesagt, was so Termine gibt. Es gibt auch eine Homepage. RAK-treffen.de. Wo man gucken kann über Events. Da wird nicht allzu viel drauf geschrieben, aber es kommt dann immer wieder, wenn irgendwelche Treffen sind, ein- oder zweimal im Jahr, wird es dann angesagt. Und manchmal, wenn größere Konzerte sind und so weiter. Genau. Wir haben eine FLTI-Gruppe von der RAK, die auch einmal im Jahr oder so ein Treffen bzw. einen Galaabend macht. Das ist noch relativ neu, aber wo wir eben als Frau, Lesben, Trans, Inter-Personen versuchen nochmal innerhalb der RAK eine extra Gruppe zu haben, einfach um auch die feministischen Kämpfe dort zu stärken und uns zusammenzufinden und uns gegenseitig zu bestärken, dass die Präsenz nicht mehr so cis-männlich ist auf der Bühne, weil das halt leider doch sehr oft der Fall ist, nicht nur in der RAK. Ja, ansonsten gibt es bald wahrscheinlich noch eine Prison-Tour von verschiedenen RAK-Leuten, das steht noch nicht so fest, aber wo wir von Ort zu Ort fahren und vor den Knästen spielen, das hat auch schon stattgefunden letzten Winter, Herbst, ja. Mal gucken, was so das nächste Jahr bringt. Auf jeden Fall vieles und viel Verlockendes. Schön. Ich hoffe, ihr findet auch mal den Weg in den Süden, also nach Süddeutschland. Die Zelle wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Autonomes Zentrum Zelle in Reutlingen. Wäre schön, wenn ihr da auch hinkommt. Oder ein paar von euch zumindest. Ja, also eigentlich findet sich immer irgendwer, der Lust hat, wohin zu fahren und aufzuspielen. Das muss man dann einfach gucken. Und leider sind wir im Süden nicht so stark vertreten, aber es gibt auf jeden Fall schon noch Leute, die da was machen würden und da auch gerne hinfahren würden. Auch da wäre es dann einfach gut, an die Mailingliste zu schreiben. Cool, vielen Dank. Ja, bitteschön. Mit Schloss um den Hals, der Morgen erwacht, die Maschine steht still und ein Typ hat die Macht, einen Knopf zu drücken, den du nicht kennst. Dein Kopf schreit dich an, weil du nicht rennst. Nur eine hat, um die Furcht zu verjagen, als Dank zum Erleben und die anderen, die es wagen, ihren Kopf zu riskieren, den Wahnsinn zu stoppen. Wir, die hier zittern, dem Fließband hocken. Ich will Leonas aus dem Kopf vertreiben. Ich will hier alles brennen sehen und danach noch reisen gehen. Ich will hier angekettet bleiben und will weiter Lieder schreiben. Und wenn es am Ende konfisziert, schreibe ich halt was Neues, denn die Erinnerung bleibt, egal was hier passiert. Nicht du bist bescheuert, die Welt ist bescheuert, die Welt ist verurteilt, gefangen und gesteuert. Lass den Buchstaben nehmen, lass noch festketten. Muss gar nicht gleich das sein, denn wir hätten noch Bedarf an denen, die mich mal umarmen, die wütenden, ängstlichen und die schlaflosen Namen. Abholen, Presse machen, Suppe kochen, Briefe schreiben. Ich hab euch verdammt lieb und das wird auch so bleiben. Ich will Leonas aus dem Kopf vertreiben. Ich will ihr alles brennen sehen und danach noch reisen gehen. Ich will ihr an Kette bleiben und will weiter Lieder schreiben. Und wenn es am Ende konfisziert, schreibe ich halt was Neues. Denn die Erinnerung bleibt, egal was hier passiert. Eine eigene Welt, Spione und Fliesen. Du würdest gern schlafen, denn die dich ließen. Die Schritte, die Schlösser sind laut, dass du weißt, du bist gefangen. Es gab niemals Zeugen und die Schreie verklang. Wut über Willkür und Hilflosigkeit. Ein unbemerkter Sieg, der dir neue Kraft verleiht. Du wartest und weißt, es ist unklar wie lange. Ein schmerzender Arm und eine brennende Wange. Ich will dir und noch aus dem Kopf vertreiben. Ich will dir alles brennen sehen und danach noch reisen gehen. Ich will hier angekettet bleiben. Und will weiter Lieder schreiben. Und wenn ihr es am Ende konfisziert, schreibe ich halt was Neues. Denn die Erinnerung bleibt, egal was hier passiert. Die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was ist. Domestiziert zur Arbeit gehen und dort töten für nichts. Voll von Kameras, 9-to-5 und Atomkraftwerken. Voll von grauem Alltag und Tieren, die zu Milliarden sterben. Es wäre fatal zu warten, sonst ist es zu spät. Die Uhr weiß schon seit 5:12 nicht mehr, wo sie schlägt. Mit dem Gewissen im Plastikstrudel im Ozean fängt es immer oder nie wieder von ganz vorne an. Kämpfe zur Ablenkung und der Hass unter Kontrolle. OrdnungshüterInnen zwingen die Rolle. Ausrasten wäre mehr als angebracht. Aber Ängste, Normen, geschlossene Knast. Traum vom freien Leben in Trümmerfeldern. Besser heute als morgen. Lernen aus den Fehlern. Die Angst überwinden. Das Herz hinter den Barrikaden. Nie mehr Zivilisation. Nie mehr graue Fassaden. Nie mehr Zivilisation. Und nie mehr graue Fassaden gegen die Zivilisation hinter den Barrikaden. Das war Bonbonlegerin. Jetzt geht's weiter mit Trika und dann Mona. Kein Geheimnis, dass ich gern einkaufen gehe. All die schönen Sachen, die ich im Schaufenster sehe, alles will ich haben, vom Raumschiff bis zum Föhn, egal wozu sie nützen. Gegenstände finde ich schön. Und ich fliege in den Urlaub. Was das heute denn noch sein? Seltene Tiere pack ich mir auch noch ein. Und dann kauf ich mir eine Sandburg. Eine Welle macht sie kaputt. Ich kauf mir einfach eine neue, gebaut aus Sandburgenschutz. Kaputt! hatte mal ein Haus, ich hatte mal ein Jahr. Ist egal. Haus ist kaputt. Auto ist kaputt. Ja, ist kaputt. Ist egal. Alles um uns rum geht kaputt. Kauft für den Müll. Alles kaputt. Ist kaputt. Ist egal. Ist kaputt. Ist egal. Auf die Fresse und mach es noch einmal. Es folgt noch ein Lied von allen Rakis zusammen und im Anschluss ein kleiner Ausblick von Conny. Thank you. Wie geht's nächstes Jahr weiter? Gibt's da schon Pläne? Genau, wir haben jetzt gerade auf dem Plenum entschieden, was wir nächstes Jahr machen. Und das sieht so aus, als würden wir nächstes Jahr diese Tradition brechen, dass wir uns hier immer treffen, 4 Tage, und dann am Ende so ein Galaabend steht und so. Wir werden das nächstes Jahr ein bisschen anders machen. Wir haben uns überlegt, wir wollen mal so ein paar Tage durch diesen braun versumpften Osten fahren und da halt so eine Art Antifa-Kaffee-Fahrt-Tour machen. Die Idee gibt es schon länger und die konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, aber ich freue mich auf jeden Fall persönlich sehr, dass wir das jetzt mal angehen. Genau, und da so ein bisschen versuchen, die lokalen Strukturen zu supporten, ein bisschen Inhalt irgendwie nochmal rüberzubringen. Ja, das wird spannend nächstes Jahr. Kann man das dann auch irgendwie verfolgen im Internet oder so, dass ihr da was aufnehmt, auch von den verschiedenen Locations? Oder gibt es da eine Seite, wo man sich da informieren kann? Ja genau, wir haben ja unsere Webseite, das ist rak-treffen.de, da veröffentlichen wir dann immer die Termine und hier und da auch mal irgendwie so ein YouTube-Video oder sowas. Genau, ich glaube, das macht auch Sinn, das nächstes Jahr so ein bisschen medial zu begleiten. Aber wir haben ja noch nicht angefangen zu planen, ne? Also wir haben gerade erst entschieden, dass wir das machen, und dann gründet sich jetzt eine kleine Vorbereitungsgang und dann machen wir das. Wie ist es mit der RAK-Gruppe oder mit dem RAK-Netzwerk? Seid ihr offen für neue Leute? Und wenn ja, wie kommt man zu euch dazu? Ja, nein, in der Regel kannst du einfach zureisen zum Treffen und kannst hier mitmachen. Wir haben dafür so ein bisschen eine Struktur. Also immer wenn neue Leute zu uns dazukommen, dann gibt es da immer eine Person, die dann irgendwie alles zeigt, wie das hier so läuft. Genau, und wir freuen uns immer über neue Leute. Also das Plenum hat auch noch Luft nach oben? ja, wir sind ja schon ein Haufen Leute, ne? Und diese Galaabende, die wir machen, die sind halt auch immer entsprechend lang, weil, also wir haben da irgendwie auch mal schon so 8-9 Stunden Programm gehabt oder sowas. Genau, aber da gehen wir mit um, und neue Leute dabei zu haben, es bringt auch immer frischen Wind in so eine Struktur, und das ist uns natürlich irgendwie ganz schön wichtig, dass da irgendwie was weitergeht. Also, habt ihr Lust zu wachsen? Auf jeden Fall. Wir danken allen Rakis und Mitwirkenden und hoffen, dass die durch unsere Zusammenschnitte entstandene Darstellung ihren Ansprüchen gerecht geworden ist. Wir möchten nochmal betonen, dass wir es sehr schön und wichtig finden, dass es euch gibt.